Was ihr besonders missfiel, selbst im Umkreis des Zarenhofes in St. Petersburg fanden Menschen Gefallen an den seltsam erscheinenden Gestalten. Als aufgeklärte Herrscherin war es nicht nur ihre Pflicht, die unendlichen Weiten zu zivilisieren. Als Kaiserin schrieb sie höchstpersönlich ein Lustspiel wider Schwärmerei und Aberglaube. Es trug den Titel »Der sibirische Schaman«, damit es auch der Letzte verstand. Schamanismus war jene Barbarei, von der das aufgeklärte Russland endlich befreit werden musste. Insofern wurden in den nächsten Jahren nicht nur Schreine und Bilder angeblicher Götzen verbrannt, sondern auch schamanische Trachten und Ausrüstungen. Demütigungen standen auf der Tagesordnung. Nimmt es da Wunder, fragt Ronald Hutton, dass europäische Forscher zunehmend davon berichteten, wie ablehnend Schamanen darauf reagierten, ihre Künste vorzuführen, wenn sie diese nicht gleich ganz verleugneten? Als der Ethnologe Valdemar Jochelson Ende des 19. Jahrhunderts später bei den Koryaken weilte, spürte er lediglich noch zwei Schamanen auf. Keiner von beiden war angesehen und nur einer bereit, ein wenig zu schamanisieren. Unter den Iukagiren traf er bei zwei Besuchen auf keine aktiven Schamanen mehr. Nicht überall war die Situation so dramatisch, das hing von den lokalen Autoritäten ab. Auch zogen sich Schamanen wie ganze Gruppen oder Clans in die Weiten von Tundra und Taiga zurück, um dem russischen Zivilisationsdruck zu entgehen. Wie so häufig gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Etwa den Ethnographen Wilhelm Radloff, 1837 bis 1918, der ein Absolvent der Universität Jena war und als Begründer der Turkologie gilt. Radloff schrieb: Übrigens glaube ich nicht, dass die Schamanen viel schlechter sind als die Priester anderer Religionen. Die armen Schamanen seien lange nicht so schlecht wie ihr Ruf. Sie sind die Träger der ethischen Idee ihres Volkes. Aufschlussreich, dass Radloff aus seiner wertschätzenden Perspektive heraus der Verwendung des Begriffs Schamanismus skeptisch gegenüberstand. Angesichts der enormen Diversität der Glaubensvorstellungen sei es nicht möglich, ein verbindliches Bild zu zeichnen. Da wir bei allen Einzelheiten auf sich stets widersprechende Nachrichten stoßen, die die Einheit des Bildes nur verwirren, wenn nicht vernichten würden.